Nun aber werden Dummköpfe und Judasse zu sagen wissen, dem Deutschen scheint eben das nicht zu liegen, den falschen Menschen zu durchschauen, so dass man da nichts machen könne und nur bewirken würde, dass er wahllos misstrauisch würde und gewiss die Unrichtigen bemisstraute zu völliger Verwirrung. Das aber ist nicht wahr. Es ist möglich, ein neues Geschlecht heranzuziehen, das den Menschen zu durchschauen erlernt. Es ist möglich, Gaben des seelischen Erfassens in einer helläugigen und wachen Jugend zu erwecken. Es kann gelingen, politische Männer zu züchten, die den Judas auf den ersten Blick erkennen und keiner geheimbündlerischen Fopperei mehr aufsitzen und erliegen. Zur Zeit meiner großen Vortragstätigkeit in meiner eigenen Heimatstadt war es mir gelungen, eine solche Jugend heranzuziehen. Ich gewann junge Menschen hellen, fröhlichen, allen lebendigen, zugekehrten Blickes und Geistes, die all das zu sehen erlernten und wussten, worauf es hier ankommt. Und es war auch nur ein halbes Dutzend. Dies halbe Dutzend war Gewehr für die kommende Erlösung. Aber freilich, der Erzfeind wacht und wirkt unermüdlich. Und alle diese Hellsichtigen, merk auf, Michel, und erfasse es, alle sind heute ausnahmslos aus der politischen Bewegung ausgeschieden. Die Ortsgruppe, die unter Leitung solcher Wissender und ihrer Anhänger allmählich zu gleichem Wissen heranziehender stand, wurde aufgelöst. Sie selber hinausgeekelt durch die allgegenwärtigen Schwindler, als Störenfriede und Schädlinge. Aber die Angst vor dem Gift der Wahrheit war so groß, dass sie von den Gefährlichen gesäuberte Ortsgruppe doch lieber gar nicht mehr gebildet wurde. So war doch zu erhoffen, dass nichts vom Gifte meiner Denkweise sich in die Reihen der Schutzbefohlenen einschliche und dass der Name des Herrn nie mehr entheiligt würde von dem Verruchten. Aber Geduld, auch auf Dummheit und mangelnde Fassenskraft, darf nicht ewig spekuliert werden. Der Tag wird kommen, wo der deutsche Michel aufwachend erkennen wird, dass nur der von mir gezeigte Weg der Menschenkenntnis und des Durchschauens der Weltbeschwindler zum Siege führt. Der Tag wird kommen, wo der Michel erfassen wird, dass alle, hört es, ihr Lauen und Ungewissen, alle, die sich gegen mich wandten im Verlaufe meiner Jahre währenden Aufklärungsversuche, geheime Feinde des deutschen Volkes und der arischen Menschheit waren und sind. Dann wird die Zeit heranreifen für all die, die zu mir gestanden hatten in treuer und nutzloser Gefolgschaft, und dann wird alles arische Tun mit völlig bewusster Kraft von Grund aus neu aufgebaut werden. Dann aber wird erst zum dritten und letzten Male Wieland, der deutsche Schmied, sein unbrauchbar erkanntes Schwert einschmelzen und neu schmieden. Dieses letzte, kleinste Schwert aber wird schneiden, schlagen und töten, was fallen muss. Und dann wird das ganze Volk, befreit vom Wahne des Parteiwirrwarrs, zusammenstehen, und dann wird der deutsche Tag und der Tag der arischen Menschheit heraufdämmern. Hätten wir nicht diese unausrottbare Zuversicht im Angesichte der heutigen Weltlage, hätten wir längst verzweifelnd alles hingeworfen. Denn wahrlich, was geschieht und getan, nicht getan wird, es könnte alle Zukunftskeime unter dem Schutte völliger Hoffnungslosigkeit begraben. Als Gedanke ist der Geist das Licht, Wärme ist im Herzen eher als Liebe, sagt unser herrlicher Lenau. Heute ist kein Licht und keine Wärme im Kampfe der Geister zu verspüren. Der Geist liegt im Sterben, denn die Liebe stirbt. Wäre es nicht so, dann wäre es nicht zu begreifen, dass der Verfasser dieses Buches, länger als der König des deutschen Volkes, länger als der große Friedrich, in Einsamkeit und Lieblosigkeit zu wirken, nicht zu wirken, verdammt blieb. Das neunte Jahr nahte nun heran, das uns, einer gegen alle, einen schier aussichtslosen Kampf kämpfen sieht. Kann und darf man einem Sterblichen mehr zutrauen an Selbstvertrauen, Glauben und Tatwillen, als der große Fritz zu bewähren wusste? Leset in den Weisen von Zion nach, wie sie triumphierend verkünden, dass jeder, der allein bleibt und ohne Widerhall zum Schlusse zunichte wird. Nun, wir haben dies Allerschwerste im Geistesleben zu ertragen gewusst. Erst umringt sein von einer immer mehr anwachsenden, gläubigen, aufhorchenden und Gefolgschaft leistenden Menge, dann mit einem Male im Stiche gelassen zu sein und dann vom Erzfeind auf falsche Pfade verlockt zu werden und dann, da dies misslang, der Einsamkeit, der furchtbaren, niederdrückenden, starrenden Einsamkeit zu verfallen, ohne sichtbares Ziel, ohne Anhängerschaft, ohne jede Hoffnung auf ein mögliches Weiterwirken. Das alles ertrugen wir und wissen uns nun in einer Weise gestählt und unangreifbar, dass wir heute imstande sind, allein, ungesehen, unbegleitet, ja ungeglaubt und unverstanden weiterzuschreiten. Wer etwas weiß von den Dingen des Geistes, der ahne dies Schreiten im Dunkeln in seiner ganzen Furchtbarkeit, ohne die Wärme der Liebe, ohne das Licht des erfassenden Gedankens derer, für die man denkt, also mit dem furchtbaren Gefühle, der Geist stirbt. Aber er stirbt nicht. Gelang und gelingt es dem Erzfeinde auch des Geistes walten und wirken, dem, der seiner bedürfte, unsichtbar zu machen, wir wissen doch, dass das Samenkorn unseres Geistes in Tausenden aufging und aufgehen wird, allen Teufelskunsten zum Trotze. Und wir wissen, dass das andere Lenau-Wort wahr ist und nicht also treulos wird erfunden, die Menschheit je so kümmerlich, dass allen Herzens unempfunden ein Gotteshauch vorüberstrich. Und so wird dann das heilige Licht des Geistes nicht verlöschen und der glimmende Funke, er muss zur allbelichtenden, wärmenden Flamme werden und nicht immer wird es den neunmal schlauen Wächtern, ob allen arischen Geschehen es zu einem Nichtgeschehen verurteilend gelingen, das Feuer unsichtbar zu machen, die ihm verwandten Elemente fernzuhalten oder gar es als Böses, Vernichtendes darzustellen, so dass sich die Licht- und Wärmebedürftigen ihm ewiglich fernhalten. Der Tag wird kommen, da es weithin sichtbar erstrahlt, wärmend und erhellend, und dann wird dieses Buches Wirkung nicht mehr aufzuhalten sein und mit der arischen Wirtschaftsordnung wird die welterlösende arische Weltordnung auferstehen. Im Einzelnen siegt der Erzfeind wieder und wieder. So mag er denn auch des Triumphes froh sein, dass die Entlarvung der Judasse, wie wir sie planten, bei der heutigen Lage der Dinge unmöglich öffentlich und im Buche vorgenommen werden kann. So mag er sich denn erfreuen, dass das Buch Feinde im deutschen Lager nie erscheinen wird. Dies unser heutiges Buch aber, das die Pfade der Neugestaltung erhellen und bis ans Ziel hin zu zeigen unternimmt, es sei beschlossen mit jenen drei Abschnitten, die den Feinden im deutschen Lager zur Einführung hätten dienen sollen. Und dort ausgesprochener Glaube und unverlierbares Hoffen, hier seien sie zum Schlusse doch noch zum Ausdrucke gebracht.